Erst als Samuel alt wurde, machte er seine Söhne zu Richtern über Israel. Zweites sein ältester Sohn hieß Joel und sein zweiter Abia, sie waren Richter in Beerseba. Dritter aber seine Söhne folgten nicht seinem Beispiel, denn sie suchten ihren eigenen Vorteil, nahmen Bestechungsgelder an und verdrehten das Recht. Vierter deshalb versammelten sich alle wichtigen Männer Israels und gingen zu Samuel nach Rama. Fünfter sie sagten zu ihm, du bist jetzt alt und deine Söhne folgen nicht deinem Beispiel. Deshalb setze einen König über uns ein, damit er uns regiert, so wie es bei allen anderen Völkern ist. Sechster Samuel gefiel es aber nicht, was sie sagten, gib uns einen König, damit er uns regiert. Danach betete Samuel zu Jahwe. Siebter Jahwe aber sagte zu Samuel, höre auf die Forderung des Volkes in allem, was sie von dir verlangen. Denn sie haben nicht dich abgelehnt, sondern mich abgelehnt, damit ich nicht länger ihr König bin. Achter sie haben sich dir gegenüber genauso verhalten, wie sie es getan haben, seit ich sie aus Ägypten geführt habe, bis heute, indem sie mich verließen und andere Götter anbeteten. Neunter also, höre auf ihre Forderung. Aber warne sie eindringlich und erkläre ihnen die Rechte des Königs, der über sie herrschen wird. Zehnter danach erzählte Samuel dem Volk, dass einen König von ihm wollte, alles, was Jahwe gesagt hatte. Elfter und er sagte weiter, das sind die Rechte des Königs, der über euch herrschen wird, er wird eure Söhne nehmen, um sie für seine Wagen und Pferde zu benutzen, damit sie vor seinem Wagen herlaufen. Zwölfter er wird sie als Anführer über 1000 und über 50 einsetzen. Sie müssen auch sein Land pflügen, seine Ernte einbringen und Kriegsgeräte sowie Wagenteile für ihn herstellen. 13. Eure Töchter wird er nehmen, damit sie Salben für ihn machen, kochen und backen. 14. Er wird die besten eurer Felder, Weinberge und Olivenhaine nehmen und sie seinen Beamten geben. 15. Von eurem Ackerland und euren Weinbergen wird er ein Zehntel nehmen und es seinen Dienern und Beamten geben. 16. Eure Sklaven und Sklavinnen, eure besten Rinder und eure Esel wird er nehmen und für seine Arbeit benutzen. 17. Von euren Schafen wird er ein Zehntel nehmen. Ihr selbst aber werdet seine Diener werden. 18. Wenn ihr dann später wegen eures Königs, den ihr euch ausgewählt habt, schreien werdet, wird Jahwe euch nicht erhören. 19. Aber das Volk wollte nicht auf Samuels Rat hören und rief, nein. Wir wollen einen König haben, 20. damit wir wie alle anderen Völker sind. Unser König soll uns richten, unser Anführer sein und unsere Kriege führen. 21. Samuel hörte alles, was das Volk sagte, und erzählte es Jahwe. 22. Jahwe aber sagte zu Samuel, höre auf ihre Forderung und setze einen König über sie ein. Danach sagte Samuel zu den Männern Israels, geht jeder in seine Heimat.